Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Wir bekennen uns somit feierlich vor aller Welt zu unserem Vaterland. Wir sind ein christlicher Staat. Wir sind ein deutscher Staat. Wir sind ein freier Staat. Und weil wir entschlossen sind, darum steht der Sieg außer Zweifel. Darum, Kameraden, bis in den Tod, Das Bekenntnis von Bundeskanzler Kurt Schuschnigg am 24. Februar 1938 zu einem freien österreichischen Staat kommt zu spät. Die Zeit der ersten österreichischen Republik ist fast abgelaufen. Zu lange haben zu viele ihrer Repräsentanten nicht wirklich an sie geglaubt, haben traumatisiert vom Ausgang des Ersten Weltkriegs nach Deutschland geschaut und in einem Zusammenschluss die Lösung der Probleme gesehen. Österreich war der größte Staat Europas. Und den haben sie zerstückelt, die wollten eh alle weg, so aus dem Völkerkerker hinaus, die Tschechen und die Slowaken und die Rutenen und was weiß ich was alles. Und, ja, und dann ist dieses Futzel da übergeblieben, das eigentlich nicht lebensfähig war. Lieselotte Donatin, Jahrgang 1922, formuliert, was in den 20er und 30er Jahren gängige Überzeugung war. Österreich allein hat keine Chance. Doch die Siegermächte des Ersten Weltkriegs haben der Republik Deutsch-Österreich den Anschluss an Deutschland ohne Zustimmung des Völkerbundes untersagt. Was hätte dieses Restl, das da in Deutschland gewohnt hat, an Deutschen, wo hätten sie sich, wenn sie sich nicht an die anderen Deutschen, mit denen sie Jahrhunderte also verbunden waren, na, warum nicht bitte? Was hätten sie dagegen haben sollen? Das war nur das umgekehrte Verhältnis, dass zuerst die Österreicher, Habsburger, das Sagen gehabt haben und jetzt haben die Preußen das Sagen gehabt, nicht? Aber an sich waren ihnen die Deutschen natürlich noch selbstverständlich näher als, weiß ich, die Tschechen, die Italiener oder die Ungarn oder sonst wer, nicht? Das Anschlussverbot ist im Friedensvertrag von Saint-Germain von 1919 festgeschrieben. Als Österreich 1922 eine Völkerbundanleihe zur Sanierung seiner ruinierten Finanzen braucht, verzichtet es ganz offiziell in den Genfer Protokollen auf den Anschluss. Allerdings propagieren Parteien und völkische Vereine wie der Österreichisch-Deutsche Volksbund, die Österreichisch-Deutsche Arbeitsgemeinschaft oder der Deutsche Schulverein den Anschlussgedanken weiter und werden teilweise von Deutschland finanziert. Auch die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs, SDAP, streicht einen entsprechenden Passus erst 1933 nach Hitlers Machtübernahme in Deutschland aus ihrem Parteiprogramm. Die Einschätzung, dass Österreich allein zu klein ist, um zu überleben, ist eine der wenigen Gemeinsamkeiten von Rechten und Linken. Ich kann mich erinnern, wie wir Kinder waren, sagen wir in Wiener Neustadt, jeden Samstag oder Sonntag, in der einen Straße ist die Heimwehr marschiert und hat Krach gemacht und auf der anderen Seite ist der Schutzbund marschiert und hat Krach gemacht und haben sie sich gegenseitig bekämpft, denn in Wien haben sie sich Schlachten geliefert, aber man weiß eigentlich nicht wozu, weil es beiden dreckig gegangen ist. Also einer hat sich da mit dem anderen nicht verstanden. Die Kluft zwischen rechts und links prägt das politische Klima während der ganzen Zeit der Ersten Republik. Österreich wird von 1920 bis 1932 von wechselnden Koalitionen aus der Christlich-Sozialen Partei mit der Großdeutschen Volkspartei oder dem Landbund regiert. Die Sozialdemokraten, die in Wien das Sagen haben, hoffen auf die absolute Mehrheit der Stimmen, um allein regieren zu können, scheitern aber knapp. Bei Landtagswahlen 1932 erzielen erstmals die Nationalsozialisten große Erfolge. Vorher noch kein Nationalsozialismus, sondern man war deutschnational. Und an jeden Franzosen wird man das tolerieren, und dass er ein Franzose ist und dass der Engländer ein Engländer ist und der Deutsche soll kein Deutscher sein. Also bitte, warum? Die Betonung des Deutschtums im deutschnationalen Lager erleichtert den Nationalsozialisten dessen Übernahme. Im März 1933 benutzt der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß eine Krise im Parlament, um mit Hilfe von Notverordnungen die parlamentarische Demokratie in Österreich zu beseitigen. 1934 schaltet er den Nationalrat, die demokratischen Grundrechte und die linke Arbeiterbewegung aus. Im Februar 1934 ruft die SDAP aus Protest gegen den Kurs der Regierung Dollfuß zum Generalstreik auf. Bei den anschließenden Kämpfen sterben mindestens 300 Menschen. Führende Parteifunktionäre kommen ins Gefängnis bzw. in ein eigens für sie errichtetes KZ, das Anhaltelager Wöllersdorf bei Wien. Dollfuß' christlicher, ständischer deutscher Staat ist autoritär und stützt sich auf das Militär, die Bürokratie, die katholische Kirche und außenpolitisch Mussolinis Italien. Er existiert von Mai 34 bis März 38. Und dann ist die schwarze Regierung unter Dollfuß und so weiter, die haben dann also auch versucht, diese Alleinregierung zu etablieren. Nur damit ist natürlich auch nicht gegangen. Also es war sinnlos. Die Arbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Not, das ist das prägende Erlebnis dieser Jahre. Die Arbeitslosenquote liegt höher und hält sich länger als in den meisten anderen europäischen Ländern. Um 1934 haben fast 45% aller österreichischen Industriearbeiter ihre Stelle verloren. 35% der Menschen in allen nicht landwirtschaftlichen Berufen sind ohne Arbeit. Edith Lang, damals 21 und Buchhalterin einer Hutfabrik in Wien. Es waren so viele Arbeitslose in Österreich und in Wien und ich war von meiner Familie mit 5 Personen, war ich die Einzige, die verdient hat. Im Juli 1934 wird Engelbert Dollfuß bei einem Putschversuch österreichischer Nationalsozialisten erschossen. Sein Nachfolger Kurt Schuschnigg versucht ebenfalls mit diktatorischen Mitteln die NS-Diktatur abzuwenden. Er ist offenbar von der Situation überfordert. Die Charakterisierung des Historikers Evan Burr-Bukey. Ein politischer Bürokrat, ein ehrenhafter, aber kurzsichtiger Mann, dem jedes Einfühlungsvermögen fehlte und der nicht die Notwendigkeit erkannte, seine schmale politische Basis zu erweitern. Er war ebenfalls fanatischer Katholik, hielt aber weit stärker als sein Vorgänger die deutsche Identität für einen wesentlichen Bestandteil der christlichen Ständeordnung. Am Vorabend des Anschlusses ist immer noch ein Drittel der Bevölkerung arbeitslos. Wer eine Stelle hat, verdient deutlich weniger als vor dem Ersten Weltkrieg. Die Lebensmittelpreise sind hoch und die Konsumgüterindustrie stagniert. In Deutschland dagegen, im Reich, hat sich in den 5 Jahren seit Hitlers Machtübernahme für einen Großteil der Bevölkerung die Situation verbessert. Ja, zunächst waren sehr viel dafür, was aber auch damit zu tun hat mit der Arbeitslosigkeit. War ja große Arbeitslosigkeit und der Hitler hat ja dann Arbeit versprochen und hat es gehalten. Das heißt, es wurden ja Waffen erzeugt, und die dann über 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Aber die haben schon Arbeitsplätze zunächst geschafft. Aber die Wiener, die erst schon also heilgeschrien haben, als dann weniger Butter gab und so, wurde das schon sehr, sehr viel weniger begeistert aufgenommen. Der Schauspieler Otto Tausig. Im Oktober 2011 ist er mit 89 Jahren gestorben. 1938 war er 16, nicht an Politik interessiert, sondern an Literatur. Musik des Wiener Komponisten Erich Wolfgang Korngold. Im Frühjahr 1938 arbeitet er in Hollywood an der Musik zum Film Robin Hood. Korngold, 1897 in Brünn geboren, kehrt wie Otto Tausig nach Kriegsende nach Wien zurück. Doch anders als Tausig gelingt ihm die Rückkehr nicht. Die Welt, die er gekannt hat, ist für immer untergegangen. Sein Werk ist vergessen, Neuaufführungen werden von den Kritikern verrissen. Enttäuscht kehrt er nach Los Angeles zurück. Er stirbt 1957 in Hollywood. Am 12. Februar 1938 zitiert Hitler Kurt Schuschnigg auf dem Berghof. Er zwingt ihn, das Berchtesgadener Abkommen zu unterzeichnen, das Österreich außenpolitisch und wirtschaftlich vollends zu einem Satelliten Deutschlands macht. Der Jurist Arthur Seyss-Inquart, der auf Drängen Hitlers im Jahr zuvor in den Staatsrat berufen worden ist, um die Verbindung zur nationalen Opposition herzustellen, wird Innen- und Sicherheitsminister. Einen knappen Monat später tritt Schuschnigg die Flucht nach vorne an. Am 9. März kündigt er für den 13. März eine Volksbefragung an. Das Volk soll Ja sagen zu Freiheit und Unabhängigkeit Österreichs. Schuschnigg ist jetzt bereit, mit den Sozialdemokraten zu verhandeln. Einen Tag vor dem Einmarsch hat Schuschnigg erlaubt, dass die Sozialisten wieder ihre drei Pfeile aufstecken und wieder sich zeigen als Sozialisten, weil er wollte halt ein geeintes Österreich. Das war ein bisschen spät. Also man kann nicht erst in die Gemeindebauten reinschießen mit Kanonen und dann hoffen, ein geeintes Österreich gegen deutsche Invasion zu haben. Aber einen Tag lang dachte man noch, vielleicht wird es. Und das habe sogar ich, also auch in meiner versponnenen Art, da hat mein Vater beglückt festgestellt, dass wieder die Sozialistische Partei erlaubt ist. Aber es hat nur sehr kurz gedauert. Schuschnigs Volksbefragung lässt Hitler handeln. Er löst die Österreich-Frage auf seine Weise. Unter dem Druck deutscher Ultimaten muss das Referendum abgesagt werden und Schuschnigg zurücktreten. In Radio Wien weist er die Begründung für den angedrohten Einmarsch, nämlich Arbeiterunruhen, zurück und schließt mit den Worten: Wir haben unserer Wehrmacht den Auftrag gegeben, für den Fall, dass der Einmarsch durchgeführt wird, ohne Widerstand sich zurückzuziehen, dass wir der Gewalt weichen. Gott schütze Österreich! Der neue Ministerpräsident Seyß-Inquart tut wie geheißen und schickt ein Telegramm mit der Bitte, die Ordnung wiederherzustellen nach Berlin. Sodass Hitler am 12. März erklären lässt: Ich habe mich daher entschlossen, den Millionen Deutschen in Österreich nunmehr die Hilfe des Reiches zur Verfügung zu stellen. Seit heute Morgen marschieren über alle Grenzen Deutsch-Österreichs die Soldaten der deutschen Wehrmacht. Und werden fast überall jubelnd begrüßt. Die Menschen werfen Blumen auf die Soldaten. Ein Offizier stellt fest: Die Bevölkerung war von ihrer Arbeitsstätte weggelaufen, um mit unbeschreiblicher Begeisterung die deutschen Soldaten zu begrüßen. Manche jubeln wohl auch aus Erleichterung, dass kein Blut fließt. Die, die den Einmarsch nicht begrüßen, stehen nicht an den Straßen. Viele versuchen im letzten Moment das Land zu verlassen, Prag zu erreichen oder Feldkirch, um in die Schweiz zu kommen. Sie sind weg. Der Franz und der Karl, schon Freitagabend. Die Skier haben sie mitgenommen und wollten mit dem Zug nach Vorarlberg und von dort über das Silvrettergebirge in die Schweiz. Unsere Verbindungsleute bringen sie hinüber. Karl hat einen Pass, kann sich ausweisen, wenn was ist. Und die schwarzen Listen werden sie wohl noch nicht überall haben. Lilli Körber in ihrem Tagebuchroman »Eine Österreicherin« erlebt den Anschluss. Auch ihr gelingt es, 3 Tage nach dem Anschluss nach Zürich zu fliehen. Den 12. März erlebt sie noch in Wien. Die braunen Motorradler hatten sich vermehrt. Hier und da sah man SA-Patrouillen. Woher die Leute mit so einer Geschwindigkeit Braunhemden und Hakenkreuzbinden beschaffen konnten? Sie mussten schon seit Tagen hergeschickt worden sein. An vielen Fenstern hängen Nazi-Fahnen und über der Stadt kreisen Flugzeuge des einmarschierten deutschen Militärs. Ein Gruß der deutschen Brüder, schreiben die Zeitungen, die mit Hakenkreuzschmuck erschienen sind. Hitler ist schon in Linz. Arm betäubend ist das. Wunderschön. Da ist der Führer. Sieg heil, Sieg heil. Eine Begeisterung. Die Zeit ist da, in der trotz Friedensdiktat Zwang, Missgunst und Unverstand einer ganzen Welt endgültig Deutsch zu Deutsch gefunden hat. Ich habe an diesen Auftrag geglaubt, habe für ihn gelebt und gekämpft und ich glaube, ich habe ihn jetzt erfüllt. Ihr alle seid Zeugen und Bürgen dafür. Kaum anders die Situation in Wien. Auch hier Begeisterung. Hunderttausende sind auf den Straßen, als gegen Mitternacht die Panzerdivision von General Heinz Guderian eintrifft. Der kommentiert das lakonisch: Wir erfuhren sehr viel Freundlichkeiten. Otto Tausig erinnert sich gut an diesen 12. März, auch wenn er im 3. Bezirk von den Menschenmassen am Ring oder auf dem Stephansplatz nichts mitbekommen hat. Am Tag des Anschlusses hatte ich Karten fürs Burgtheater und mein Vater hat gesagt, da kannst du jetzt nicht hingehen. Und ich habe gesagt, wieso? Ich habe doch Karten. Ja, das geht nicht mehr. Und da bin ich halt dann langsam erwacht. Ich war etwas versponnen. Ich war damals so 16 Jahre und habe Goethe und Rilke gern gelesen. Bin auf der Parkbank gesessen im Schwarzenbergplatz und habe dort Rilke gelesen. Bis dann auf der Parkbank stand, nur für Aria. Da bin ich dann drauf gekommen, dass da kein Bleiben sein würde. Hier ist das deutsche Wien. Über Nacht ist es auch äußerlich wieder das geworden, was es in seinem Inneren, in seinem innersten Wesen, trotz Not, Nebelung und Elend immer geblieben ist. Unser liebes, altes, unser kerndeutsches Wien. Das kerndeutsche Wien ist nun offen, was es vorher nur verdeckt war, antisemitisch. Otto Tausig. Eines war klar, Österreich, da war immer ein großer Prozentsatz der Bevölkerung antisemitisch. Wir hatten den berühmten Bürgermeister Lueger, da gibt es immer noch den Lueger Ring und das Lueger Denkmal. Und das war schon ein gewaltiger Antisemit. Es gibt sogar einen Witz. Als Lueger im Sterben lag, hat er einen Rabbiner kommen lassen, um sich zum Judentum zu bekehren, weil er gesagt hat, Jud weniger. Also Antisemitismus hat es immer gegeben und in der Schule haben sie uns auch schon nachgeschrien. Jidelach, Jidelach, hepp, hepp, hepp, wirst verbrannt mit Schweinefett, Schweinefett ist teuer, wirst verbrannt mit Feier. Der amerikanische Historiker Evan Burr Buchy ist der Überzeugung, die riesigen Menschenmassen entlang der Straßen, die den deutschen Einmarsch bejubelten, standen stellvertretend für die kollektive Zustimmung zu einigen Aspekten von Hitlers Programm, vor allen Dingen zu seinem Versprechen, mit den Juden abzurechnen. Selbst Einzelpersonen und Gruppen, die sonst Gegner des Nationalsozialismus waren, machten hier keine Ausnahme. Im Gegensatz zum Deutschen Reich, wo viele die nationalsozialistische Judenverfolgung missbilligten oder ignorierten, waren die meisten Österreicher ohne weiteres bereit, sich daran zu beteiligen. Wie diese Beteiligung konkret aussah, dazu Otto Tausig. Die Krukkenkreuze, von denen er spricht, waren das Symbol von Schuschnigs vaterländischer Front. Schuschnigg hat ja vorher eine Volksabstimmung abhalten wollen und da waren auf der Straße lauter so Krukkenkreuze mit Ölfarbe gemalt. Und dann wurden die Juden halt rausgeholt und sollten nun diese Ölfarbe abwischen. Erst mit irgendwelchen Tüchern und dann, wenn die Tücher zerfetzt waren, dann mit den bloßen Händen und so. Und rundherum standen halt grinsende und lachende Leute und haben das mit Wohlgefallen gesehen. Da hat man dann schon gesehen, dass man nicht mehr da bleiben kann. Und dann kamen halt noch etliche Sachen, also wenn sie meinen Vater in der Nacht rausgeholt haben, zum Turnen. Das heißt, sie haben also die Leute Gymnastik machen lassen im Keller und dann haben sie sie an die Wand gestellt und haben hinter ihrem Rücken Revolver entsichert und fotografiert die Gesichter, die dann erschrocken sind. Edith Lang, 1938 Buchhalterin einer Hutfabrik. Und einer, dem wollte man die Wohnung nehmen und hat ihn am Abend im Finstern bedrängt und er hat sich gewehrt. Ein jüdischer Kollege, es war eine Liebe auch dabei, den hat man dort an der Türe erschlagen. Also es war ganz schrecklich. Und waren wir schon alle verängstigt. Ich habe das Gefühl, man hat vorher natürlich die Leute versucht, es loszuwerden und abgeschickt ins Ausland. Und damit hat man einen Freiraum gekriegt, eine Kapazität an Wert, die nicht unerwünscht war, nicht? Die Kapazität an Wert meint die geraubten Vermögen, die konfiszierten Wohnungen. Am 14. März 1938 trifft der Führer in Wien ein, der Stadt, die ihn geprägt hat, die er aber nicht schätzt. Am 15. März, einem Dienstag, spricht er vor einer Viertelmillion Menschen auf dem Heldenplatz. Heute ist es vollendet. Die Ostmark ist heimgekehrt. Das Reich ist wieder erstanden. Das Volksdeutsche Reich ist geschaffen. Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Am 15. März ist das Bundesverfassungsgesetz über die Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reich den zweiten Tag in Kraft. Die Vorbereitungen für eine Volksabstimmung zugunsten des Anschlusses am 10. April laufen. Ich kann mich doch erinnern, wie es im 38 war. Es war eine helle Begeisterung. In Gumpolskirchen, mein Vater war Gemeindesekretär, der hat also die Wählerlisten noch geschrieben für die Wahl. Die Wahl hat stattgefunden und es hat in Gumpolskirchen eine Nein-Stimme gegeben. Und ich habe dann später noch einmal mit Leuten gesprochen, die bei der ganzen Sache beteiligt waren und ihm gesagt, also sie haben sich den Kopf zerbrochen. Wer könnte das gewesen sein? Also ich meine, wenn eine einzige Nein-Stimme abgegeben wird, dann kann man nicht sagen, also das ist gesteuert gewesen oder sonst was. Man hat sich in Ort gekannt. Du hast nicht mehr Stimmen abgeben können, als Ortseinwohner da waren. Und du hast dann nicht von auswärts jemanden daherbringen können. In Städten kann das sein, dass da irgendeine Mogelei war. Aber in diesen Ortsgemeinden, in diesen kleinen, halte ich das für völlig ausgeschlossen. 99,73% Ja-Stimmen sind verzeichnet. Allerdings hat das Ergebnis nur begrenzte Aussagekraft. Tausende österreichische NS-Gegner, unter ihnen Funktionäre des bisherigen Regimes und Juden, können nicht abstimmen. Sie werden in den Tagen nach dem Anschluss verhaftet. Bereits am 1. April 1938 geht der erste Transport von politischen Häftlingen in das KZ Dachau. Bis zum 27. April 1945, als in einer Unabhängigkeitserklärung die Wiedererrichtung der Republik Österreich proklamiert wird, werden über 65.000 österreichische Juden ermordet. Rund 35.000 Österreicher verlieren ihr Leben im Widerstand, als Partisanen, als Soldaten in den alliierten Armeen oder durch andere Widerstandsaktivitäten. Etwa 100.000 Österreicher sind aus politischen Gründen inhaftiert. Wahr ist aber auch, an den nationalsozialistischen Massenverbrechen waren relativ viele Österreicher beteiligt. In Wolfgang Benz' Enzyklopädie des Nationalsozialismus ist sogar die Rede von einer überproportional hohen Zahl. Weil die Leute waren alle arbeitslos, die Leute waren froh, dass sie jetzt einen Posten gekriegt haben. Und dann haben sie ja nicht geglaubt, dass ein Krieg kommt. Und das war das Unglück. Und das war, die Leute wollten bestimmt keinen Krieg. Aber die Deutschen draußen, die haben doch dem Hitler auch alles geglaubt. Nicht nur das kleine Österreich. Das war eine Suggestion. Es war unglaublich, dass es sowas gibt.